1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind die nächsten 9 Minuten ungefähr erstmal unter uns hier bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Wie immer Freitag, eine freie Themennacht. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Ihr könnt uns erreichen hier kostenfrei unter 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? So, wer ist der oder die Erste? Regina ist es. Regina ist 38 und meine erste Anruferin heute. Hallo Regina. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema, Regina? Ja, es ist schön, mal mit dir zu erzählen. Also mein Thema ist, ich rufe aus Köln an und ja. Es geht um die große Demo morgen gegen Atomkraft. Genau, hier ist morgen die Hölle los, ne? Ja. Wahrscheinlich. Man erwartet mehrere 10.000 Leute. Ja, und in anderen Großstädten auch. Also es wird eine ganz große Sache, denke ich. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es toll, dass die Leute sich so engagieren. Es ist zwar schlimm, dass es so eine furchtbare Katastrophe gebraucht hat, dass die Leute sich die Gefahren wieder mehr bewusst machen, aber auf jeden Fall denke ich, ist es schon eine tolle Sache, dass so viele auch auf die Straße gehen. Weißt du morgen genau, was in Köln passieren wird? Wer wird zum Beispiel reden? Gibt es Veranstaltungen? Bist du näher informiert? Also ich weiß, dass es um 11 Uhr losgeht und bevor die eigentliche Demo losgeht, finden noch so eine Musikveranstaltung statt, glaube ich, mit so einer Gruppe namens Klee. Ja. Dann kommt Klaus der Geiger. Ja. Eine Berühmtheit hier in Köln. Ja. Ja. Und dann Wilfried Schmickler soll noch auftreten. Genau, der Internet Kollege. Gesehen. Genau, ja. Wo trifft man sich? Ich meine auf dem Neumarkt. Auf dem Neumarkt, ja. Ja. Bist du denn immer schon eine Atomgegnerin gewesen? Ja, schon. Also ich fand es immer schon unverantwortlich eigentlich. Ja. Ich meine, es kann 99, so und so viel Prozent sicher sein, aber es muss doch nur ein einziges Mal was passieren. Und dann ist ganz Deutschland verstrahlt auf Jahre. Und ich verstehe einfach nicht, wie man so ein unverantwortliches Risiko von vornherein eingehen konnte. Kannst du dich noch an Tschernobyl erinnern? Ja. Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern und habe das in sehr schlimmer Erinnerung. Und weiß noch, dass in der verstrahltesten Nacht, wenn man das so sagen kann, wir draußen waren und wir sind alle nass geworden, meine Freunde und ich. Und niemand wusste, dass man sich duschen sollte. Und dann am nächsten Tag hörte man das erst und da war es dann zu spät. Also, ja. Das sind schlimme Erinnerungen. Ja, es ist so eine unsichtbare Gefahr. Weißt du, ich habe das neulich hier schon mal gesagt, ich bin auch Zeit meines Lebens ein Gegner der Atomenergie gewesen. Aber ich habe auch Zeit meines Lebens, bin ich etwas, ja, wie will ich es ausdrücken, ich habe wenig Energie, mich zu engagieren dagegen. Mhm. Weißt du, warum? Warum? Weil ich überhaupt nicht daran glaube, dass sich auf der Welt etwas ändern wird. Vielleicht in Deutschland, aber nicht, allein schon nicht in Europa, in unseren Nachbarländern. Bei Hart aber fair gab es vorige Woche ein paar sehr beeindruckende Beispiele. Da haben die ausgerechnet, also das umstrittenste Kernkraftwerk in Tschechien liegt luftlinienmäßig etwa 96 Kilometer von Passau, Innenstadt, entfernt. Das eines von den vielen, vielen, vielen Kernkraftwerken in Frankreich liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze. Da beträgt die Entfernung zur Innenstadt Freiburg 26 Kilometer. Und ein drittes Beispiel, ein Kernkraftwerk in Belgien, selbst diese kleinen Länder haben das ja, liegt ungefähr 65 Kilometer entfernt von der Innenstadt Aachen. Selbst wenn wir alle keine Kernkraftwerke mehr hier hätten, was natürlich sehr zu begrüßen wäre, die Franzosen haben sie nach wie vor, die Polen wollen bauen, Die Schweden bauen, die Russen bauen wie wahnsinnig, die Chinesen auch. Ich bin so, ich habe so wenig Hoffnung. Was sagst du, wie geht's dir? Also ich habe die Sendung auch gesehen. Ich bin aber nicht so ganz deiner Meinung. Ich finde, Deutschland ist dann vielleicht doch auch ein Vorbild für andere Länder und steckt zumindest die Menschen an. Jetzt hat man, vor ein paar Jahren war es in Frankreich noch undenkbar, dass die Menschen gegen Atomkraft auf die Straße gehen. Zum Beispiel, weil es da ganz selbstverständlich war. Tun sie es jetzt? Ja, also es gab Demonstrationen, nicht in großem Maße, aber es gab Demonstrationen in Frankreich. Und vielleicht breitet sich das auch aus auf andere Länder. Ich habe wenig Hoffnung, dass wir eine so große Strahlkraft haben. Ich glaube, dass die Chinesen sich in Kehricht darum scheren, was wir hier in Deutschland machen oder die Russen. Ja, die Länder, die weiter entfernt sind, die kümmern sich dann wahrscheinlich nicht so sehr. Aber Russland ist nicht weit entfernt und der ganze Ostblock ist ja noch auch nur zu übersät mit alten Kernkraftwerken. Also ich bin da wirklich zwiegespalten. Ich finde das natürlich ganz toll, dass Leute sich da engagieren und dass man da auch ein Zeichen setzt. Es ist so eine ganz persönliche Emotion, die ich jetzt gerade so beschrieben habe. Aber es kann natürlich sein, dass sich so zumindest in Kerneuropa etwas tut. Ja, ich denke, vielleicht sollte man bei der Gelegenheit auch drüber nachdenken, unsere Demokratie zu stärken, zum Beispiel mit Volksentscheiden, dass wir auch direkt da Einfluss nehmen können auf die Politik. Mhm. Zum Beispiel auch gerade nach Stuttgart 21. Da wäre es vielleicht auch an der Zeit, das eben nicht den Volksvertretern zu überlassen. Ich denke, dafür ist gerade das Atomthema auch zu gefährlich im Prinzip, als es nur Leuten zu überlassen, die vielleicht auch in Verbindung stehen mit irgendwelchen Vorständen. Andererseits, im Musterland der Demokratie in der Schweiz, ich glaube 6 Kernkraftwerke haben die, hat das Volk dem auch zugestimmt. Und ich gehe mir davon aus, dass das Volk dem zugestimmt hat bei so einer großen Entscheidung. Ich bin natürlich auch jeden Abend fassungslos, wenn ich die Nachrichten sehe, was in Japan vor sich geht. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das so in der fast Normalität der Nachrichtenwelt schon wieder so ein bisschen untergeht. Manchmal ist es ja schon erst an zweiter, dritter oder vierter Stelle in den Nachrichten und gar nicht mehr an erster Stelle. Ja. Und eine Katastrophe ist dort im Gange, eine furchtbare Katastrophe. Ja. Und es wurde auch so verharmlost irgendwie von Anfang an. Ja. Es hat ja geheißen, Tschernobyl war viel schlimmer und dagegen ist es ist es kaum was. Und dabei, es liegen Brennstäbe frei auf Plutonium und es wird jetzt freigesetzt, gelangt ins Grundwasser. Das ist ja eine riesige Katastrophe, was da passiert. Wie beurteilst du denn dieses sogenannte Moratorium hier in Deutschland? Also ich bin ja der Meinung von Herrn Brüdern, dass es doch eher um Wahlkampf geht. Also das fand ich sehr halbherzig. Also ich muss ehrlich sagen, ich kapiere das nicht mit diesem Moratorium. Und habe daher auch den Verdacht, dass das eine strategische Entscheidung ist. Vor allen Dingen, wenn man noch vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen ganz anders gesprochen hat und plötzlich dann so spricht, ist das schon sehr merkwürdig. Ja, ich meine, das war doch auch bei Hart aber fair, wo gezeigt wurde, wie Frau Merkel an einem Tag eine Aussage gemacht hat, 24 Stunden später genau das Gegenteil. Ja. Das kann einen schon sehr bitter werden lassen, wenn man so die Politik sich anschaut, ne? Ja. Dass sich alles immer, die Fahnen drehen sich immer im Wind der aktuellen Ereignisse und sind Fähnchen im Wind, in der Meinung. Ja, leider. Und viele Politiker sind halt doch auch verstrickt in Vorständen von Großunternehmen. Absolut, ja klar. Dürfte ich vielleicht in dem Zusammenhang noch ein kleines Projekt von mir, weil es da um ein ähnliches Thema geht, erwähnen? Ja, mach's ganz schnell. Also ich organisiere ein Konzert am 10. April in Köln im alten Wartesaal. Und zwar mache ich das ganz alleine für den amerikanischen Protestsänger David Rovics, der auch gegen Atomkraft singt zum Beispiel und sich sehr politisch engagiert für Menschenrechte, damals auch gegen den Irakkrieg. Sehr gut. Sein neuester Song ist zum Beispiel ein Song for Bradley Manning. Haben wir es gesagt. Würde ich so dann stehen lassen. Regina, dann wünsche ich gutes Demonstrieren morgen und wünsche dir alles Gute. Auch dabei? Nee, ich werde nicht dabei sein. Ich werde morgen nicht so ganz fit sein, weil ich ja nun die ganze Nacht arbeite. Ja, das glaube ich. Alles Gute, Regina. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt sehe ich gerade, die WDR-Fernsehzuschauer haben sich auch dazugeschaltet. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ein bisschen verspätet und bitten, das zu entschuldigen. Ich glaube, Elizabeth Taylor ist schuld, weil wir einen Film, einen schönen alten Film gesendet haben von ihr. So, Freitagnacht, Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein nächster Anrufer ist Gabriel und der ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Gabriel. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also es geht darum, dass meine Mutter Donnerstagmorgen gestorben ist. Mhm. Und ich lebe so lange bei meiner Oma. Mhm. Und meine Oma ist nicht so stabil und ich weiß auch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Und ich habe keinen anderen. Ja. Ist deine Mutter ganz plötzlich verstorben? Ja, nein, wir wussten das schon länger. Die hatte Lungenkrebs. Ist schon vor 4 Monaten erst erkannt worden, ziemlich spät. Ja. Und konnte dann noch nicht therapiert werden. Ja. Wie alt ist sie geworden? 52 Jahre alt. Mhm. Vor 4 Monaten erst entdeckt worden. Das heißt, da hat man dann gar nichts mehr machen können. Gar nichts mehr. Nein, man konnte nichts mehr machen. Nur ich kam sogar ins Krankenhaus, aber hat dann auch nicht gereicht. Mhm. Ist sie am Donnerstag dann im Krankenhaus verstorben? Ja, am Donnerstagmorgen, wo ich noch in der Schule war. Ja. Das heißt, du warst nicht dabei. Nein, ich bin nicht dabei. Bist du denn dann in das Krankenhaus gefahren danach? Nein, ich war danach nicht im Krankenhaus. Hm. Wie war mir das? Ich finde, das war ein Fehler, aber. Aber du. Ich hatte Sorgen und so Angst davor, sie tot zu sehen. Verstehe. Andererseits kannst du das ja noch, wenn du das möchtest. Hast du darüber nachgedacht schon? Ja, habe ich schon. Ich denke schon, dass ich das noch machen sollte. Hm. Mich noch einmal verabschieden. Es besteht ja die Möglichkeit bei den meisten Bestattern, dass man das dann machen kann, dass man den Verstorbenen nochmal sehen kann und besuchen kann. Ja, ich denke, bei unseren wird das auch so sein. Ja. Hast du Angst davor? Ja, schon ein bisschen. Mhm. Deiner Mutter war klar, dass sie sterben muss? Ja, meine Mutter war das klar. Also der Arzt hat mit uns geredet. Ja. Mit meiner Mutter. Darüber. Hm. Aber es ist dann doch ein bisschen schwierig, wenn sie einen dann aus dem Leben gerissen wird. Zwar nicht plötzlich, aber dann ist sie trotzdem weg. War es für dich auch klar? War es für dich auch klar? Ja, für mich war es auch klar, aber man fühlt sich trotzdem so leer. Ja, klar. Wer hat es dir denn gesagt, dass es so ernst ist und dass sie sterben wird? Ja, hat sie gesagt, dass sie Krebs hat. Da hat sie sich am Küchentisch gesetzt und erstmal so ganz ruhig geredet. Mhm. Und noch einmal im Krankenhaus hat sie das dann gesagt, also unter Tränen auch. Mhm. Da habe ich natürlich auch geweint. Ja. Bist du das einzige Kind? Ich bin der einzige Kind. Ja. Und der Vater, wo ist der? Der ist gegangen, wo ich 6 war. Also ach so. Also eine ganz, ganz wichtige Person, besonders wichtige Person, wo du bei deiner Mutter aufgewachsen bist, alleine. Donnerstagmorgen verstorben, wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Am Dienstagnachmittag. Am Dienstagnachmittag? Hm. Da ging es aber auch schon nicht mehr so gut, weil die ganze letzte Zeit ging es nicht mehr gut. Ja. Und wie kam das, dass du mittwochs nicht hingefahren bist? Also ich war verhindert, also wir haben mittwochs ziemlich lange Schule. Ja. Und dann habe ich das einfach nicht mehr geschafft. Hm. Und da war sie nicht mehr ansprechbar, schon am Dienstag nicht mehr so sehr. Nicht mehr so sehr. Wir haben nur geschlafen. Ja. Hat sie denn so vor einer Woche zum Beispiel, als sie noch etwas klarer war, hat sie noch irgendwas Besonderes zu dir gesagt? Sie hat gesagt, dass ich sie nach dem Tod gut in Erinnerung behalten soll. Mhm. Und nicht so lange trauern soll. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr gut gemeint, dass man nicht so lange trauern soll, aber es ist natürlich furchtbar, wenn man die Mutter verliert. Natürlich. Hm. Und jetzt bist du bei der Oma, also bei der Mutter von deiner Mutter. Ja. Ja. Und du hast gerade gesagt, sie ist nicht so stabil, oder? Nein, sie ist schon sehr alt. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 89. Ah ja. Was machst du da? Ich höre da so Geräusche. Ich sitzt bei mir auf der Couch und hier liegen noch andere Sachen. Bin ich voll aus Versehen reingestoßen. Mhm, ja. Hast du denn Angst, dass deine alte Großmutter das gar nicht verkraften kann, dieses Leid? Ja, also sie redet schon seit gestern, hat sie kaum ein Wort gesagt, außer das Wichtigste. Mhm. Und ist ziemlich am Boden zerstört, sodass ihre Tochter vor ihr steht, auch ihre einzigste. Ja, klar, das ist ganz grauenhaft. Und du kannst dir natürlich auch nicht trösten, weil du selbst so traurig bist. Ja. Mhm. Hast du denn sonst vielleicht einen guten Freund oder jemanden, wo du auch so dein Herz mal aufmachen kannst? Ja, ich habe Freunde, aber die verstehen mich nicht so, weil sie sowas halt noch nicht erlebt haben. Ja, und die meisten sind dann ja auch ganz hilflos und können sich gar nicht richtig verhalten und machen dann lieber gar nichts und bleiben außen vor. Wie ist das denn jetzt so weiter geplant? Wo wirst du denn in der nächsten Zeit oder jetzt dann demnächst leben? Das ist nicht klar. Ich habe noch eine Tante in Schweden, aber da will ich auch nicht hin. Mhm. Und dann muss man sehen, dass ich das Jugendamt vielleicht nochmal einschalte. Ich weiß es nicht. Du bist noch Schüler? Ja, ich bin noch Schüler. Ja. In der 10. Klasse. Mhm. Das heißt, du kannst auch gar nicht in der Wohnung wohnen bleiben alleine? Nein, das schaffe ich nicht. Deswegen bin ich auch im Moment bei meiner Oma. Ja. Und die Oma wohnt aber... Aber ich weiß nicht, wie lange sie es noch schafft. Das ist wirklich eine sehr traurige und sehr schwierige Lage, Gabriel. Das glaube ich wohl. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf das Abschiednehmen. Ich glaube, das ist gut, wenn du das machst, wenn du nochmal zu ihr gehst und dich von ihr verabschiedest. Ich glaube auch. Das ist natürlich ein schwerer Schritt und eine ganz existenzielle Erfahrung, aber ich glaube, das ist gut, wenn du es machst, damit du hinterher nicht dich sagst, ich hätte es mal tun sollen damals. Ja, also ich habe schon ein bisschen Angst vor, aber ich denke, dass es nötig ist. Was war denn deine Mutter so vom Typ her, so beschreib sie mal. Also eigentlich so eine ganz fröhliche Natur, also hat sich immer viel um mich gekümmert. Mhm. Ich habe gerne was mal mit ihr unternommen. Sehr lebhaft. Und auf jeden Fall meine wichtigste Person, die ich hatte in meinem Leben. Also ein enges Verhältnis. Ja. Mhm. Wer kümmert sich denn jetzt um die ganzen Sachen, die man da so machen muss? Es gibt ja viel zu organisieren. Wer macht das? Meine Oma versucht das, aber ich weiß nicht, ob die das so wirklich hinbekommt. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis so früher zu der Oma? Auch gut, also oft besucht und sich auch und gut unterhalten. Ja. Also sind da jetzt zwei sehr angeschlagene Menschen, die sich gegenseitig gar nicht viel helfen können. So ein Gefühl habe ich. Ja, ich auch. Mhm. So habe ich das auch aufgefasst. Mhm. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, Gabriel. Das sage ich dir mit ganzer tiefer Ehrlichkeit. Tiefer Ehrlichkeit. Ich danke dir. Wir müssen mal jetzt überlegen, wohnst du in einer Stadt? Ich wohne in einer Stadt. Ja. Wie wir dir ein paar Ratschläge geben können, dass du etwas Hilfe bekommst. Das finde ich ganz wichtig, dass dir jemand so ein bisschen beisteht und dich auch ein bisschen stabilisiert und dir auch ein bisschen hilft, dass du einen Ansprechpartner hast. Das kann man nicht alleine schaffen. Das ist ganz, ganz klar, das schafft man nicht alleine. Ja. Meine Psychologin heute Nacht im Hintergrund heißt Magdalena. Die wird dich jetzt gleich anrufen und dann wird sie dir das eine oder andere an Informationen in die Hand geben, wo du dich hinwenden könntest in deiner Stadt und wo du anrufen könntest. Ja. Hast du eine Freundin? Nee, ich habe keine Freundin. Nee. Leider nicht. Ich frage es deshalb, ob da vielleicht jemand wäre, der dir so noch mehr zur Seite stehen kann, aber da ist wirklich sonst niemand, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Umso wichtiger, dass jemand von außen dir zur Seite steht. Wann wird die Beerdigung sein? Ich glaube, am Dienstag wird die sein. Ja. Da hast du auch Angst vor. Ja. Das glaube ich. Das verstehe ich. Man wird in einem kleinen Kreis stattfinden. Also viele sind für mich. Mhm. Hast du denn überhaupt die letzten Nächte oder die letzte Nacht schlafen können? Das war schon schwierig so. Ja. Man konnte zwar kurz schlafen, aber dann ist man immer wieder aufgewacht. Ich glaube, das ist auch jetzt noch so eine Phase, wo man das noch gar nicht so richtig begreift, ne? Dass sie tot ist. Ja. So irreal, das Ganze. Lieber Gabriel, jetzt machen wir das so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Du legst bitte auf und wirst von Magdalena angerufen und dann tun wir das, was wir für dich tun können. Und ich hoffe, dass das ein bisschen Hilfe für dich sein wird. Okay. Kann ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Weil ich bin schon ein längerer Fan von dir. Sehr gerne. Kannst du gleich deine Anschrift sagen. Ja. Und ich biete dir an, wenn du möchtest, können wir gerne auch nochmal nächste Woche telefonieren, wenn du das möchtest. Vielleicht nach der Beerdigung, wenn du es möchtest, kannst du ja gleich mal meiner Psychologin sagen. Okay. Ja? Gut. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit Emre. Und Emre ist 22. Schönen guten Morgen. Ja. Hallo. Hallo, hallo Emre. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Wagen, ja. Ich habe mich überschlagen. Um was geht's bei dir? Um meinen Wagen. Um deinen Wagen, dein Auto? Ja. Ja. Also, einen Unfall gehabt? Es war mal ein Auto, glaube ich. Ja. Ich habe einen Unfall gehabt gestern, ich habe mich überschlagen. Wie mir ist geht's es? Zum Glück gut. Ja, wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell gefahren. Ich war in der Ausfahrt, habe die Ausfahrt mit 140 nehmen wollen und dann, es hat auch ganz schnell gegangen. Ich war im grünen Streifen mit dem linken Reifen und dann... Ja, was heißt ein bisschen schnell? Was heißt ein bisschen schnell? Wie schnell bist du ungefähr gefahren? Also, als ich an der Ausfahrt war, war ich mit 140. Das ist natürlich für eine Ausfahrt Wahnsinn, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut. Das ist sehr viel. Ja, also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Wagen war geleast und da lief dann noch, also, der Wagen ist nicht richtig versichert gewesen und es besteht die Möglichkeit, dass ich den Schaden komplett selber bezahlen muss. Also nochmal eins nach dem anderen. Du bist ja mit 140 in die Ausfahrt reingebrettert, dann hat sich der Wagen überschlagen. Ja. Was war das für ein Wagen? Mercedes. Mercedes? Ja. Was für eine Klasse? Die E-Klasse war das. E-Klasse? Die neue. Wie kannst du dir das denn leisten? Ja, ist berufsbedingt gewesen. Ich habe gespart gehabt, ein bisschen von Großeltern was bekommen und dann habe ich mir gesagt, lease dir sowas. Was kostet das im Monat? Der sollte 350 kosten im Monat. Und wie lange hattest du denn jetzt schon? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen erst? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bankkaufmann. Aha. Ja. So, Auto überschlagen. E-Klasse. Ja. Ein relativ sicheres Auto, das heißt, du bist unverletzt. Ja, zum Glück. Ja. Ich habe nur ein bisschen Nackenschmerzen, aber ich glaube, es könnte auch sein, dass die Schmerzen später kommen. Ja. Und du warst allein im Auto? Ja, ich war allein im Auto. Und wie ging das dann? Also du hast dich überschlagen und beschreib mal, wie lief das denn weiter ab? Also das ging so schnell, ich konnte mich erst ganz später daran erinnern, was passiert ist. Ich war in der Ausfahrt und dann wollte ich die Kurve ein bisschen enger nehmen und dann bin ich mit dem linken Reifen in den grünen Streifen rein und dann habe ich mich auch schon überschlagen und dann lag ich auf dem Kopf und dann... Warst du bewusstlos? Nee, bewusstlos war ich nicht, nein. Ich habe die Feuerwehr selber angerufen. Ich habe Angst gehabt, dass ich nicht aus dem Wagen rauskomme, aber ich... Also du hast bist rausgeklettert irgendwie? Ja. Mhm. Und dann hast du hast die Polizei oder Feuerwehr angerufen? Ja. Und das Auto ist wie beschädigt? Also sehr beschädigt. Schrottreif? Ja, total schon, wirtschaftlicher. Achso, das ist ein total, das hatte ich nicht kapiert, ja. So, wie ist das jetzt? Das ist nicht versichert richtig gewesen, das verstehe ich nicht. Ja, da die Versicherung war nicht auf Vollkaskomäßig abgesichert, sondern normale Haftpflicht und es besteht halt die Gefahr, dass nur die Gegenseite bezahlt wird. Es war ja noch jemand anderes im Unfall verwickelt. Ach so, wie das? Das hast du gar nicht erzählt gerade. Ja, der Wagen, der mitverwickelt war, der Fahrer hat sich wohl erschrocken, der war hinter mir und wollte nicht in mir reinfahren und ist zu weit an den Leitplanken und dann hat er die Leitplanken berührt. Ja, und dann? Ja, und dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht viel, was der in seinem Wagen hat, aber wird auch schon so ein paar tausend Euro sein. Ja. Also, wenn es jetzt ganz schlecht läuft, kommt auf dich eine Riesensumme zu, die du bezahlen musst. Genau. Die man da gar nicht schätzen kann, oder? Ja, so quasi. Zudem hast du natürlich eine Anzeige am Hals, ein Gerichtsverfahren am Hals. Ja, da kommt ja noch alles dazu. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Die Polizei war natürlich auch da. Ja, klar, die war da und die hat alles abgemessen und gerechnet und Fotos geschossen. Aber wir wollen es klar ausdrücken, du bist selbst schuld. Ja. Ne? Ohne Wenn und Aber. Du bist gebrettert. Du bist mit dem schicken neuen Mercedes wie ein Idiot gefahren. Idiot würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ich dachte, der Wagen ist sicher, also stand in der Anleitung. Würde ich schon. Ey, was ist das denn für ein Quatsch? Du kannst doch nicht mit 140 in der Ausfahrt fahren. Da steht dir keine Anleitung. Ja, das stimmt. Und sei froh, dass du gesund bist und sei froh, dass du nicht andere Menschen damit reingerissen hast. Jetzt muss es auslöffeln. Das wird natürlich jetzt eine üble Sache. Stimmt. Gehen wir davon aus. Ich stehe am Ende mit meinem Latein. Ich weiß vorne und hinten nicht mehr, was ich machen soll. Bist du im Rechtsschutz? Ja, ich habe ADC. Ja gut, dann hast du dich ja mit denen in Verbindung gesetzt schon. Ja. Gut, dann wirst du ja eine Rechtsberatung an deine Seite kriegen und die werden dich betreuen. Ja. Und das für dich Beste rausholen wahrscheinlich. Aber dennoch wird dann dicker Batzen übrig bleiben, den du dann auslöffeln musst. Ja, so ungefähr wird das dann ablaufen. Ich hoffe mal, das geht ganz glimpflich für mich ab. Was lernst du daraus? Ich glaube, ich fahre in der 50er-Zone 50, 70er-Zone 70, 30er-Zone 30, wenn nicht noch ein bisschen schneller. Ja. Aber nicht mehr so rasen. Also, das heißt, dass du dich an die Regeln hältst. Ja. Da ist ja wirklich ich meine, du bist ein junger Kerl und hast ein fettes Auto unterm Hintern gehabt. Da ist natürlich die Versuchung extrem groß, ist mir schon klar, dass man da drauf tritt. Richtig. Und das bezahlen viele Jungs mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit. Sagen wir nochmal vor. Zum Glück bin ich nicht einer von denen. Bitte? Zum Glück bin ich nicht einer von denen. Ja, eben, zum Glück nicht. Und wenn du jetzt die Lehre rausziehst, dann ist es ja okay. Das ist nur jetzt deine Sache, dann musst du noch lange dann abzahlen, bis du den Schaden dann vom Puckel hast. Ja. So, Emre, dann hoffe ich, dass das für dich einigermaßen verträglich abgeht, aber dennoch, dass du dann auch wirklich das daraus gelernt hast, was du gerade gesagt hast. Ja. Es geht um dich und es geht um andere Menschen. Richtig. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. An dieser Stelle möchte ich euch sehr gerne unser Thema nächste Woche sagen. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt geerbt. Natürlich möchte ich gerne mit Leuten reden, die etwas geerbt haben. Und man kann ja eine ganze Menge erben. Man kann entweder viel Geld erben. Also habt ihr viel Geld geerbt und möchtet gerne mit mir darüber sprechen. Man kann auch Schulden erben, was sehr misslich ist. Wollt ihr darüber mit mir sprechen? Man kann aber auch eine Krankheit, eine genetische Krankheit, eine genetisch bedingte Krankheit vererbt bekommen von einem Elternteil oder sogar von der Großmutter oder dem Großvater. Oder auch eine prägende Charaktereigenschaft von dem Vater, der Mutter oder vielleicht auch den Großeltern. Also, das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geerbt. Würde gerne mit euch drüber sprechen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das bitte über domian@wdr.de oder nächste Woche dann natürlich auch vor der Sendung. Heute Freitemennacht und jetzt bin ich verbunden mit Viola und die ist 44. Guten Morgen, Viola. Guten Morgen, Domian. Viola. Um was geht's? Ja, ich hätte nicht geglaubt, dass auch ich mal dran bin und anrufe und mit dir sprechen möchte. Aber ich mache mir so Sorgen um meinen Sohn, der ist 19 und der ist seit Mittwoch in der Klinik, in der psychiatrischen Klinik, in der geschlossenen Abteilung. Er kann nicht raus, weil er höchst selbstmordgefährdet ist. Mhm. Wie hat sich das denn gezeigt, seine seelische Erkrankung oder sein seelischer instabiler Zustand? Ja, eigentlich seit einem Jahr, als er Abitur nicht geschafft hat und musste das Jahr wiederholen. Mhm. Und dann hat er angefangen, Nebenjob. Er wollte so perfekt sein. Es wollte einfach alles so, ja, einfach nur gut laufen. Und er hatte eigentlich so gewollt, jetzt alles zu schaffen und macht Führerschein. Und er stand ja so unter Druck. Und dann kam es noch dazu, dass von seiner besten Freundin die Schwester gestorben ist mit 12. Und das hat er gar nicht richtig verkraften können. Er wollte so stark sein, auch für die anderen, und hatte immer gute Ratschläge und so. Mhm. Und hatte versucht, die Freundin auch dann seelisch, geistig zu unterstützen, aber er konnte selber nicht mehr. Gab es denn bei ihm so eine Art Zusammenbruch? Eigentlich nicht. Das war Stück für Stück, hatte sich zurückgezogen und eigentlich so zusammen, eigentlich hatte sich dann abgeschottet, so ein bisschen von Freunden, und zog sich in die Einsamkeit zurück. Wer hat denn veranlasst, dass er in die Klinik kommt? Ja, es war so, dass am Montag hatte er das letzte Mal mit der Freundin gesprochen und wollte halt ihr Kraft geben, weil sie natürlich nach dem Verlust ihrer Schwester auch so ziemlich fertig war. Und nach dem Gespräch mit ihr hatte sich komplett die Beine zerschnitten, die Unterschenkel mit scharfen Messer, also alles voll, die ganze Unterschenkel und die Oberarme von Ellenbogen bis Schulter. Und hat er das bei euch zu Hause gemacht? Ja, aber wir haben nicht gesehen. Und ich habe nur am Dienstag einfach nur gehört, also da gesehen, er hatte den Computer zur Seite gepackt, sein Fernseher, alles zusammengepackt, irgendwie alles zusammengepackt. Hm. Und irgendwie spürte ich schon, also dass irgendwas nicht stimmt. Und meine Tochter kam hier runter und sagte, Mama, rede mit ihm, irgendwas stimmt nicht. Hm. Und ich habe mir ihn gepackt und habe gesagt, wo sollen wir denn fahren, damit wir reden können. Und dann bin ich mit ihm, weil er gerne in den Wald spazieren geht, bin ich mit ihm 3 Stunden in den Wald gefahren. Hm. Und dort hat er mir auch alles erzählt, dass er auf das Spiel des Lebens nicht mehr Lust hat. Mhm. Dass er einfach sich nicht fügen möchte dem Leben, und er möchte aussteigen. Und dann hat er mir auch die Beine gezeigt irgendwann. Ja. Und ich habe erstmal versucht, so ruhig zu bleiben. Ich habe so getan, als ob ich einfach nicht so schockiert davon bin. Aber ich war ja total schockiert. Und das alles im Wald, ihr beiden alleine? Ja. Mhm. Und ich war total schockiert, als ich sah, wie sehr das alles zerschnitten ist. Da ist keine freie Stelle gewesen auf den Unterschenkel. Das muss ja ganz, ganz extrem geblutet haben. Ja, wahrscheinlich. Hm. Und dann sind wir irgendwann nach Hause gekommen. Dann hatte noch mein Mann mit ihm gesprochen, also um 3 Stunden. Und ist dein Mann auch sein Vater? Ja, ja. Hm. Ja. Wir sind eigentlich eine ganz normale, ruhige Familie mit kleinem Häuschen. Und das Verhältnis zwischen dir und dem Sohn und dem Sohn und dem Vater ist eigentlich auch okay. Alles okay. Ja, wirklich. Immerhin hat er dir ja auch ganz, er hat es dir auch dann noch offen erzählt während des Spaziergangs. Das zeigt ja auch, dass er Vertrauen zu dir hat. Ja. Und dann am Mittwochmorgen habe ich versucht, mit ihm zu reden, und er hatte so einen totalen Wutausbruch gehabt, sodass er mich angeschrien hat. Und dann hat er geweint und sich entschuldigt. Er sagte, er weiß ja selber nicht, was mit ihm los ist. Ja. Und dann hatte ich ihn im Arm genommen. Wir haben lange auf dem Sofa hier gelegen, so in miteinander. Und da habe ich ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe und ich möchte, dass es ihm gut geht. Mhm. Und ich würde ihm vorschlagen, dass er nicht zur Schule geht, dass wir fahren jetzt zum Arzt und wenigstens, dass er Medikamente bekommt. Mhm. Und irgendwie, ich weiß es nicht, das ging so alles Hand in Hand. Die Arzthelferin guckte mich an und sie sagte, der Arzt eigentlich, der Hausarzt, da war er so voll, er hätte keine Zeit. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, dann geben Sie mir bitte Einweisung. Mhm. Und da stand schon alles so, wissen Sie, auf der Einweisung, Notfall, psychischer Zusammenbruch, als ob die wirklich mir in meinen Augen alles lesen konnten. Ja. Und da war ich so dankbar, und dann habe ich den Kevin genommen und wir sind in die Klinik gefahren. So kam es dann, dass er in die Klinik kam. Ja, und er dachte nur, in der Klinik kriegt er Medikamente oder so, oder einer mit ihm spricht, aber dann hat er erstmal mir im Auto gesagt, er wird sowieso mit keinem reden, ich soll für ihn sprechen. Mhm. Und wir haben da gesessen und die Ärztin hat ihn angeguckt und hat ihn dann einfach direkt gefragt, ob er denn praktisch was geplant hat. Mhm. Sich und, das Leben zu nehmen. Ja, und er hatte einfach ganz normal, kühl und gelassen, hatte einfach erzählt, wie er es vorhatte, es zu tun. Und da ist das erste Mal mir so richtig auch bewusst geworden, dass das alles schon so von ihm geplant war. Was, wie wollte er sich in das Leben nehmen? Er hatte gesagt, er wollte die Grillkohle anzünden und die ganz langsam weiß werden lassen. Und wenn das ganz weiß ist irgendwie, dann wird das CO2 freigesetzt. Und dann wollte er das einatmen. Bis er dann einschläft und dass er nicht mehr da ist. Mhm. Und die Ärztin hatte dann mich angeschaut, mir natürlich flossen schon die Tränen und sie sagte zu ihm, also er hätte nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder er bleibt jetzt freiwillig oder innerhalb von ein paar Stunden hat sie sowieso den Beschluss vom Richter und er bleibt sowieso hier, denn in dem Zustand kann sie ihn einfach nicht mehr gehen lassen. Hat er denn dann gesagt, ich bleibe freiwillig? Er guckte mich dann an und ich habe zu ihm gesagt, also sah mich an, dass mir die Tränen flossen und ich habe gesagt, Kevin, bitte, lass dir helfen. Mhm. Und dann er sagte, ja, okay, ich bleibe da. Mhm. Aber Viola, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, es ist gut. Ja auch... Weißt du, was ich gut finde, dass er freiwillig da ist. Ich finde auch gut, dass er es alles so ausgesprochen hat. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Er hat selbst das Vorhaben, sich das Leben zu nehmen, so klar sofort der Ärztin gesagt. Das heißt, er spielt kein Verstecken mit sich und seiner Seele und seinen Ängsten. Er legt alles auf den Tisch. Hast du denn den Eindruck, dass er sich in dieser Klinik einigermaßen wohlfühlt? Ja. Das ist also, auch gut. Ja, wirklich. Also auch die Lies, also seine Freundin, die heute da war, mit der 3 Jahre zusammen ist, wir haben miteinander gesprochen, weil wir haben alle sehr engen Verhältnis. Mhm. Die sagte, es geht ihm so eigentlich viel besser. Sagte, das erste Mal heute hätte sie nicht mehr diesen traurigen Blick in seinen Augen gesehen, weißt sondern du, auch ein bisschen Hoffnung. In all der Traurigkeit ist das doch eine gute Entwicklung. Das Gute ist, dass er das Vertrauen gehabt hat und es dir erzählt hat. Das finde ich ganz toll. Das zeigt mir wirklich auch, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt. Und dann ist es weiter gut, dass der Weg in die Klinik gefunden wurde und wenn er sich jetzt da auch noch aufgehoben fühlt, bin ich da sehr optimistisch, dass die es schaffen, ihn wieder richtig hinzukriegen. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich schon auch. Ja, der hatte so gute Medikamente jetzt bekommen und vor allem auch etwas, außer jetzt Antidepressiva, auch so etwas. Hallo? Hallo? Unsere Technik macht mal wieder nicht mit und ich höre Viola nicht mehr. Das ist sehr schade. Dann müssen wir Viola rausnehmen und wir rufen sie aber gleich nochmal an, auf jeden Fall. Da könnt ihr sicher sein und wir versuchen es mal weiterzumachen mit Alexandra. Hallo? Ja, hallo Domian. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Das ist sehr gut, aber du musst bitte den Fernseher und das Radio ganz wegdrehen, den Ton. Jetzt besser? Ja, das ist jetzt besser. Du bist 39 Jahre alt. Ich bin 39, ja. Ja, deswegen rufst du an, Alexandra? Ich rufe an, weil eine Trennung bzw. Scheidung bevorsteht, was aber nur mein Mann möchte, ich nicht. Er hat eine Geliebte, von meinen Kindern erfahren habe. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 2003. Ja. Und wir haben 2 Kinder, wie gesagt, ein Mädchen, einen Jungen, 1,7, 1,6 Jahre alt. Ja. Und es war so, dass wir Haus gebaut haben 2005. Ja. Da hat der ganze Schlamassel angefangen. Bitte? Da hat der ganze Schlamassel angefangen. Ja. Weil uns der Bauträger gelinkt hat. Er hat unser Geld eingeschoben und hat das Haus nicht fertig gebaut. Und mein Mann kann mit solchen Problemen schlicht und einfach nicht so umgehen. Er hat sich dann in die Arbeit verkrümelt, ist dann immer später nach Hause gekommen. Mhm. Ich hab's geschehen lassen, habe ihn nicht gehindert an dem Ganzen. Er ist dann um 10 heimgekommen, um 11, um 12, am 23. Dezember ist das beste Beispiel, um 2 Uhr in der Nacht. Mhm. Am letzten 23. Ja. Dezember, ja. Jetzt hast du mir gerade gesagt, die Kinder sind ja noch relativ klein. Die Kinder sind relativ klein, und ja. Du hast über die Kinder erfahren, dass er eine andere Frau hat? Ja. Wie geht das? Es war so, dass mein Sohn am 8. März Geburtstag hatte diesen Jahres. Ich zu Hause war, mein Mann hatte Theaterkarten für Kinder und ging mit den Zweien dorthin. Und ich wartete zu Hause, bis sie wieder nach Hause kommen. Und es kam keiner. Und es war so, dass ich nicht wusste, was sie machen. Und am Abend um 9:30 kamen sie dann, alle drei. Und dann erzählten mir meine Kinder, dass sie eben bei ihm in der Arbeit gewesen wären, im Büro. Und nach dem Theater noch, oder wie? Nach dem Theater, genau. Ja. Sie wurden dann abgeholt. Ja. Von dem Christkind, so nennen die Kinder diese Geliebte. Christkind? Christkind, ja. Wie komisch, was denn, warum? Warum nennen ich die denke, Kinder? Ich denke mal, dass mein Mann diesen Namen gewählt hat oder gesagt hat, dass ich den richtigen Namen nicht erfahre. Ach so, also dann kam das Christkind und dann sind die ins Büro gefahren. Und das Christkind, deine Kinder und dein Mann? Genau. Ich saß, wie gesagt, zu Hause und wartete. Und was haben die im Büro gemacht? Das Christkind hat im Büro eine Geburtstagsfeier organisiert für meinen Sohn. Ach so. Mit Luftballons, mit Geschenken, mit allen möglichen Sachen. Ach. Obwohl die Frau deinen Sohn vorher gar nicht kannte? Ich weiß nicht, ob sie vorher schon getroffen haben. Das weiß ich nicht, das erfahre ich auch nicht. Und dann hast du an dem Abend, das ist ja auch ein Hammer, das auf diese Art und Weise erfahren. Nee. Und du hattest vorher überhaupt keine Ahnung. Nee. Du hast dann deinen Mann zur Rede gestellt. Noch nicht. Noch nicht? Nein, es war so, dass... das war am 8. März? Ja, ich habe ihn gefragt, wer das ist. Und die Kinder, ich habe halt dann über die Kinder versucht, was rauszubekommen. Und die Kinder haben mir gesagt, dass er die Frau nicht küsst. Das habe ich sie halt gefragt. Aber vor ihren Augen eben mit dieser Frau, sich verliebt zeigt. Was sind so kleine Kinder? Können die das schon beurteilen? Beurteilen nicht, aber sagen. Kann es nicht sein, dass es einfach eine gute Arbeitskollegin ist? Nein. Du bist sicher, dass es eine Geliebte ist? Ich bin sicher. Mittlerweile bin ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sicher. Aber du hast ihn noch nicht darauf angesprochen? Mittlerweile schon. Ach, jetzt doch? Ja, ja, mittlerweile schon, aber am 8. März nicht. Ach so, ja, ja, okay. Ich gleich am nächsten Tag darauf angesprochen. Okay. Und ich habe da abgewartet noch. Und aber jetzt... Immer so, dass er wieder immer später von der Arbeit kam und am Wochenende, jedes Mal am Wochenende, wenn er was mit den Kindern unternommen hat, dass er immer sehr, sehr spät nach Hause kam, ich immer daheim war, irgendwas machte. Okay, aber er gibt es jetzt zu, dass es eine Freundin gibt? Ja, ja. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist seine Geliebte und mit der möchte er jetzt zusammen sein und er will sich von dir trennen. Er will sich scheiden lassen. Und, genau, will meine Kinder wegnehmen. Will die Kinder wegnehmen? Das droht er mir schon länger an, ja, dass er mir die Kinder wegnimmt. Dazu muss ich sagen, dass ich früher Borderline-Störungen hatte und Essstörungen, die ich sehr gut im Griff habe. Dass er aber weiß und da benutzt sozusagen, um mich unter Druck zu setzen. Er weiß, dass er mich da, wie soll ich sagen, unter Druck setzen kann, dass ich da am Boden falle. Ja, wie ich es gerade verstanden habe, nach deinen Worten, war das Verhältnis oder ist das Verhältnis zwischen euch beiden schon seit vielen Jahren sehr angespannt? Seit einiger Zeit, seit diesem Hausbau extrem. Das Hausbau war in welchem Jahr? 2005. 2005, 2003 geheiratet. Ja, genau. Zwei Wunschkinder. Ich meine, das ist ja schon eine sehr lange Zeit, von 2005 bis jetzt, da zermürbt man ja. Schon irgendwo, ja, aber ich hätte ihm es nicht zugetraut, dass er sich da seine Geliebte hat. Und der Punkt ist der, er sagt immer noch nichts. Wie soll ich sagen, wir wohnen ja gemeinsam in der Wohnung. Ja. Und er kommt abends nach Hause und tut so, wie wenn nichts gewesen wäre, setzt sich neben mich auf die Couch. Wenn ich ihn anfasse, blockt er ab, weil ich will mich ja nicht trennen von ihm. Schon der Kinderliebe, dass er eine andere hat. Kann ich ihm zur Not verzeihen. Wie lange läuft das denn mit der anderen schon? Also, da muss ich sagen, ich habe das so über Umwegen erfahren. Ich glaube, seit dem neuen Jahr, also seit 1. 2. Januar. Ja. Kennst du die Frau? Mittlerweile ja. Mittlerweile ja? Ja, weil ich habe nämlich am Freitag letzte Woche, hätte ich beinahe Blödsinn gebaut, habe mich aber dann auf die Kinder zurückbesonnen, habe es nicht gemacht. Ich habe vorgehabt, mich umzubringen, um den Kindern, die Kinder zu erlösen. Die Kinder zu erlösen? Ja. Was heißt das? Du willst dich umbringen, um die Kinder zu erlösen? Ja. Verstehe ich nicht. Es war so eine Situation, dass ich abends meine Tochter ins Bett gebracht habe. Und wir haben halt dann darüber geredet, über das Christkind, über mich und über den Papa, dass wenn er sich trennt, wo sie hin möchte. Und dann hat meint, sie möchte bei uns allen bleiben. Mhm. Und sie hat mich ganz fest lieb und den Papa ganz fest lieb und sie hat das Christkind lieb. Mhm. Aber sie kann sich nicht zerteilen. Und du meinst, deine Kinder zu erlösen, wenn du dich umbringst? Ja, aber dann braucht sich meine Tochter nicht zerteilen. Ja, aber hör mal. Aber hör mal, Alexander, was ist denn das für eine Logik? Entschuldige mal, du bist eine Mutter von zwei Kindern und erzählst mir sowas. Es war, ist doch schlimm. War zu diesem Zeitpunkt so, wenn, wie ich das erfahren habe mit der Geliebten und... Kann ich alles verstehen, dass man da außer sich ist, aber was für einen unfassbaren Schmerz und Schaden du deinen Kindern antun würdest, wenn... Ja, das wenn, weiß ich mittlerweile. Ja, das muss ich aber nochmal sagen. Das muss ja auch nochmal ganz klar gesagt werden, dass du dann nicht in nächster Zeit auf dumme Gedanken kommst. Nein, alles ist furchtbar, verstehe ich. Das ist alles schrecklich und schmerzlich. Aber du musst einfach für deine Kinder da sein. Ja, und, bin ich jetzt auch. Ja, genau. Ich bin immer für meine Kinder da gewesen, 7 und 6 Jahre lang. Werde das auch weiterhin sein, ganz egal, was passiert. Es war in dem Moment schlicht und einfach, wie soll ich sagen, Aussetzer. Warst du denn schon dabei, etwas zu tun? Ja. Was hast du? Also ich bin auf der Couch gesessen, hab mir einen Tablettencocktail gemixt. Mein Mann saß daneben und hat zugeschaut. Dann habe ich mich in der Küche verschanzt mit Alkohol, mit diesem Tablettencocktail, mit Musik und hab zugesperrt und hab dann praktisch was davor gelegt. War dann 10 Minuten in der Küche. Mein Mann ging in der Zeit ins Bett. Der ging ins Bett? Ja. Obwohl er wusste, dass du es gemacht hast? Richtig. Und ich habe mich halt einfach dann besinnt, es nicht zu tun. Wegen den Kindern. Dass aber ich weißt du, Kinder da bin und dass ich das kämpfen muss. Und wenn er mir die Kinder wegnehmen muss, möchte, dass ich darum kämpfen muss, dass ich sie behalten kann. So, genau. Das ist auch meine Auffassung. Allerdings nochmal zu dieser Szene zurückzukommen. Das ist wirklich ganz schlimm. Auch was du deinem Mann da angetan hast, dass du ihn so unter Druck gesetzt hast, das ist alles grauselig. Also mit dieses Drohen mit Selbstmord in so einer Situation macht man noch alles viel schlimmer, als es ohnehin schon ist. Es war keine Drohung. In dem Moment. Nein, ich habe schon. Ich habe mir dann nachher auch Hilfe geholt, weil im München gibt's ja dieses Atriumhaus. Das heißt, wenn du dich nicht selbst umentschlossen hättest, hätte der sich gar nicht gekümmert mehr um dich. Nein. Dann wärst du in der Küche gestorben. Richtig. Und ihm wäre das wahrscheinlich ganz recht gewesen. Ist das heftig. Und es ist halt weiterhin so, ich kämpfe halt weiterhin um ihn und die Kinder auch, weil die Kinder... Lass mich nochmal was fragen. Ja. Er hat ganz klar gesagt, dass er sich von dir trennen will. Ja. Hat er ganz klar gesagt, dass er dich nicht mehr liebt? Nein. Hast du ihn klar gefragt? Liebst du mich noch? Nein. Dann frag ihn das. Frag ihn das ganz klar. Okay. Wenn du eine klare Antwort bekommst, nein, ich liebe dich nicht mehr, dann lass die Finger von diesem Mann und hör auf, um den Mann zu kämpfen. Dann ist die Sache kaputt. Okay. Dann pump deine ganze Energie da rein, dass du bei deinen Kindern bleibst oder dass ihr ein gutes Arrangement trefft für die Kinder. Denn nur darum geht es. Okay. Und wenn du selbst schon auch mal so labile Zeiten gehabt hast, Alexandra, dann empfehle ich dir auch ganz dringend, dass du dir psychologischen Beistand jetzt für diese schwere Zeit suchst. Ja, habe ich auch. Ich bin ja sowieso in Therapie, wobei sich die Therapie jetzt mittlerweile so auf Einzelstunden bewegt hat, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Na gut, das könnte man ja vielleicht ein bisschen höher fahren. Richtig, ich bin bei meinem Neurologen, der auch gleichzeitig Psychotherapeut ist. Sehr gut. Ich habe immer gedacht, mein Mann kann mit dem Problem nicht umgehen. Ich habe halt jetzt in letzter Woche versucht, ihm klarzumachen, dass es wegen den Kindern und auch wegen mir, weil ich eben ihn liebe. Ich liebe ihn und ich habe ihn geheiratet, weil ich ihn liebe. Das ist okay, das ist alles klar. Aber ich find's halt, die Tatsache, dass du ihn liebst. Ja, das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass A, was soll ich machen? B, er sagt ja nichts, immer noch nichts. Er sitzt immer noch neben mir und redet nicht mit mir. Wenn ich, wenn ich ihn auffordere, mit mir zu reden, dann... Dann kannst du ihn zumindest fragen, ob er definitiv nicht mehr mit dir zusammen sein will. Okay. Also hat er das denn ganz klar... Aber das hat er doch irgendwie schon gesagt, ne? Dass er will sich doch scheiden lassen. Ja, das sagt er schon seit eineinhalb Jahren. So. Alexander, raus aus der Ehe. Raus, mach dich nicht kaputt. Mach dich nicht kaputt. Wenn du mir sagst, dass du ihn liebst, das, in allen Ehren, das glaube ich dir ja auch. Aber zur Liebe gehören zwei Menschen. Wenn er dich nicht mehr liebt und wenn er aus der Ehe raus will, dann musst du das auch akzeptieren. So schlimm und so schmerzlich das auch ist. Ich weiß nicht, ob er richtig aus der Ehe raus will. Ich muss dazu sagen, er war Alkoholiker. Ja. Er flüchtet immer. Ja, er gut, sucht man immer irgendwelche psychologischen Erklärungen, was der andere vielleicht an sich und tief in sich will. Er sagt, er will aus der Ehe raus. Geh jetzt mal auf diesen Wunsch ein. Wenn der noch einen Hauch an dir oder an euch hängt, dann wird er die Notbremse ziehen und wird sagen, nee, lieber doch nicht. Okay. Geh näher an deinen Psychologen wieder ran und deinen Therapeuten, dass du dann einen Rückhalt hast. Okay. Und ansonsten nimm dich da zurück. Und wie gesagt, pump die Energie lieber rein. Ich weiß es, Alexander, ich weiß es. Aber irgendwann muss man auch anerkennen, selbst wenn man ganz viel investiert hat in eine Beziehung, muss man auch irgendwann mal die Kraft haben zu erkennen, ja, es geht nicht mehr. Der Punkt ist der, das möchte ich bloß ganz kurz noch ansprechen, ist das, dass ich, wie gesagt, den Kindern das ja erklärt habe, wie das dann abläuft, wenn der Papa sich trennt. Mhm. Weil die waren ja bis zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass der Papa eben eine Freundin hat, die unternehmen miteinander was, und dann kommen alle wieder nach Hause zurück. Mhm. Und ich habe es ihnen halt erklärt, weil wenn der Papa sich trennt, dass dann die Kinder schlicht und einfach entweder bei mir oder bei Papa und am Wochenende dann wieder zu dem anderen Elternteil kommen. Mhm. Und ab dem Moment haben die Kinder verstanden, um was es geht. Mhm. Und ab dem Moment haben die Kinder geäußert und wirklich sehr heftig geäußert, sie wollen nicht, dass der Papa das Christkind lieb hat. Ja, und klar. Die haben das dann dem Papa auch so gesagt. Mhm. Aber seitdem habe ich das Gefühl, dass sich bei meinem Mann was verändert hat. Okay. Es war verändert in der Hinsicht, ich muss dazu sagen, ich habe heimlich eine SMS gelesen bei ihm und habe eine gelesen, da wo drin steht, ich gebe dich frei, weil ich möchte nicht, dass du dich zerreißt. Das hat die Freundin geschrieben. So, wenn da jetzt auch noch irgendwie ein Hauch von Hoffnung besteht, dann würde ich euch wirklich auch noch raten, doch nochmal zu einer Eheberatung zu gehen. Okay, gut. Alexander, wir werden dich erstmal versorgen mit noch ein paar Informationen. Das heißt, wir rufen dich an und alles Weitere wünsche ich dir dann wirklich sehr, sehr viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Du legst auf und wir melden uns nochmal. Okay, danke, Domian. Tschüss. Ciao. 1:53 Uhr. Hier ist Dennis. Dennis ist 30 Jahre alt. Hallo Dennis. Ja, moin Domian. Moin Dennis. Um was geht's denn bei dir? Mir geht's um eine ähnliche Sache wie bei der Alexandra gerade. Mhm. Nur dass es bei mir halt so ist, dass ich seit 2 Jahren knapp von meiner noch Frau getrennt lebe und meinen beiden Kindern, die aber trotzdem jeden Tag sehe, auch dort in der Wohnung bin, ganz viel Zeit mit denen verbringe. Jeden Tag, obwohl ihr eigentlich getrennt seid. Ja, jeden Tag. Wir haben hier eine eigene Wohnung. Ja. Und wir wohnen nur 4 Kilometer auseinander. Mhm. Ich kann mich aber nicht wirklich von denen losreißen. Also wir wollten die Trennung beide, meine noch Frau und ich. Ja. Weil wir uns halt nach der Geburt unseres Sohnes oder auch kurz vor der Geburt vielleicht schon ziemlich viel gestritten haben, auch wegen vielen Lappalien dann. Ja. Und haben dann eben für uns beide selbst entschlossen, dass es besser ist, wenn wir uns trennen, anstatt dass wir uns da vor den Kindern hinter die Kuppe einschlagen. Das zweite Kind ist wie alt? Der ist 2. Und das andere Kind? Die große ist 4. Die meinte ich jetzt eigentlich. Das erste Kind wäre richtig. Ja, also, 4 und 2. Mhm, ja. Genau, ja. Und wie gesagt, wir haben dann eben gesagt, okay, wir trennen uns lieber sauber, anstatt dass wir uns hier vor den Kindern die Kuppe einschlagen. Mhm. Ja, und wir haben dann, gut, wir haben nicht sofort hier eine Wohnung, aber nach 3 Monaten oder was hat man dann hier eine eigene Wohnung. Mhm. Und seitdem geht das so, dass ich da im Prinzip jeden Tag bin. Oder was heißt jeden Tag? Wie viele Stunden am Tag bist du da? Ich habe natürlich einen Vollzeitjob. Ja. habe Wechselschichten, das heißt, eine Woche habe ich Frühschicht, eine Woche Spätschicht. Mhm. Wenn ich Frühschicht habe, muss ich um 6 Uhr bei der Arbeit sein, dann sehe ich mich natürlich nicht vorher, aber dann arbeite ich bis 3 Uhr, mhm. dann ins Auto, 3/4 Stunde Arbeitsweg habe ich und dann bin ich bei denen. Und dann wird noch, dann mache ich was mit denen, mit allen drei noch, also mit meiner Frau und meinen Kindern. Also es ist nicht so, dass ich mich dann mit Kindern irgendwie ins Kinderzimmer verkrübel. Ja. Und wie viele Stunden bist du dann da? Ja, dann bringe ich die Kinder mit ins Bett. Dann bleibe ich manchmal, also wenn es den Kindern nicht ganz so gut geht, dass das einer krank ist oder so, dann bleibe ich auch noch mal eine halbe Stunde oder Stunde, um zu gucken, schlafen die jetzt gut ein. Mhm. Dann setze ich mich ins Auto und dann fahre ich nach Hause. Und so geht das jeden Tag? Also, ja, wenn ich Spätschicht habe, sieht das halt anders aus. Dann fange ich halt um 2 Uhr an zu arbeiten, dann sehe ich sie morgens nicht, die gehen ja in den Kindergarten, die beiden schon. Mhm. Aber dann bin ich um 12 Uhr bin ich am Kindergarten, dann hole ich die gemeinsam mit meiner Frau dort ab. Mhm. Und dann essen wir zusammen Mittag, dann der Kleine will dann noch Mittagsschlaf machen. Dann frage ich mich, warum ihr euch getrennt habt. Das ist ja dann quasi wie zusammen sein. Ja, das ist eben das, was nicht funktionieren würde. Das wissen wir auch beide und das merke ich ihr auch immer wieder an. Also es gibt immer so Phasen dann bei ihr, wo sie einfach zu einnehmend wird für mich dann. Aber so wie das jetzt läuft, funktioniert das zwischen euch beiden? Das funktioniert eben für die Kinder funktioniert das, ne? Für die Kinder funktioniert es, aber funktioniert es auch, wie ist die Stimmung zwischen den Erwachsenen, zwischen euch beiden? Sachlich aber gut. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns da gegenseitig irgendwelche privaten Gefühle oder so erzählen. Oder dass sie kommt hier, ich habe da und da jemanden kennengelernt oder so. Ja, aber du hast doch gar keine Chance, irgendjemanden kennenzulernen. Nee. Und sie auch nicht. Sie auch nicht, nee. Also es gibt sicherlich, klar, lernen wir irgendwo mal jemanden kennen, aber es besteht wenig die Chance, dass man das auch tiefergehend tut. Das heißt, du hast im Prinzip, ist ein neues Leben komplett blockiert bei dir. Nicht möglich. Nicht möglich und bei ihr auch nicht. Aber das ist ja auch keine Lösung. Nein, das ist auch nicht. So spielt ihr ja eigentlich nur im Theater für die Kinder und dann fährst du ja nach Hause. Das ist es auch nicht. Das muss einen doch auf Dauer komplett frustrieren und irgendwie auch aggressiv machen. Zum einen ja, zum anderen freue ich mich aber, dass ich meine Kinder sehen darf und sehen kann. Und ich habe auch so für mich immer so die Verpflichtung. Irgendwo für meine Kinder da ist. Es sind ja meine Kinder. Wie soll das denn weitergehen, die nächsten 10 Jahre? Ja, das ist eben das, wo ich mich momentan ganz stark im Zwiespalt auch sehe, wo ich nicht weiß, wie das gehen kann. Mhm. Finde ich, muss ich ja sagen, spontan finde ich eine ungesunde Entwicklung. Ja. Da müsste ein anderes Modell gefunden werden. Bei allem Respekt, das finde ich natürlich toll, wenn du dich so sehr um deine Kinder kümmerst und dass das alles so laufen soll, aber das ist nicht in Ordnung. Da macht ihr euch kaputt auf Dauer. Eben. Es gibt dann auch immer mal wieder so Sachen, um Beispiel zu nennen. Meine Tochter wird jetzt 5 im April und die feiert dann Geburtstag, hat Gäste eingeladen. Und in der Woche habe ich nun, ich arbeite im Einzelhandel, das heißt, ich habe einen Tag in der Woche meinen freien Tag. Mhm. Konnte jetzt in der Woche aber nun gerade nicht diesen Tag nehmen, an dem meine Tochter da Geburtstag hat. Mhm. Und das habe ich dann meiner noch Frau auch erzählt. Und ich habe gedacht, für unser Kind würdest du das machen, das hättest du für unser Kind ja auch machen können. Sowas kommt dann immer von ihr. Also sie weiß auch ganz genau, wie sie mich dann kriegen kann. Die erpresst dich auch. Ja, also wenn ich den Versuch jetzt gestartet hätte, zu sagen, pass auf. Verstehe. Hast du Sorge, dass sie Theater macht und versucht, dir die Kinder zu entziehen, wenn du einen anderen Weg gehst? Nein, das glaube ich nicht. Das nicht, aber Schwierigkeiten könnte sie machen. Ja, sicher. Mhm. Und wenn es so psychische Sachen sind? Ja, also sie versucht mich dann dort zu beeinflussen. Sie weiß, dass ich auf sie nicht mehr anspringe. Mhm. Der sucht der dann was, was, wie würde die reagieren, wenn du dich jetzt neu verlieben würdest? Das weiß ich nicht. Also sie hat das immer mal wieder gesagt, ja, und wenn du jemanden kennenlernst, finde ich ja gut und ich will die dann nicht kennenlernen, sagt sie dann, aber würde ich gut finden. Aber sagen und handeln ist eben dann auch zwei Sachen. Genau. Dennis, die Sendung ist gleich rum. Ich möchte es nochmal sagen. Ich finde es ein sehr ungesundes und unnatürliches Modell, was ihr da führt. Du musst das aufbrechen, du musst da raus. Ihr müsst es irgendwie anders gestalten. Das eskaliert irgendwann, das ist nicht richtig so. Die Befürchtung habe ich halt, ja. Mhm. Dennoch möchte ich dir anbieten, dass wir dich auch gleich nochmal anrufen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Gerne. Okay, du liegst auf, wir melden uns nochmal. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Bis dann. Tschüss.